Erster Moses sagte, sie werden mir nicht glauben. Sie werden sagen, Gott hat dir nicht gesprochen. Zweiter Gott fragte Moses, was hast du in der Hand? Moses sagte, einen Stab. Dritter Gott sagte, wirf den Stab auf den Boden. Der Stab wurde zur Schlange. Moses rannte weg. Vierter Gott sagte zu Moses, fass die Schlange am Schwanz an. Moses fasste sie an. Sie wurde wieder ein Stab. Fünfter, so werden sie glauben. Gott ist dir erschienen. Er ist der Gott ihrer Väter. Sechster Gott sagte, steck deine Hand in die Tasche. Moses steckte sie hinein. Seine Hand war weiß und krank. Siebter Gott sagte, steck deine Hand noch einmal in die Tasche. Moses steckte sie hinein. Seine Hand war wieder gesund. Achter, sie werden dir nicht glauben nach dem ersten Zeichen. Dann werden sie dir nach dem zweiten Zeichen glauben. Neunter, wenn sie dir nach zwei Zeichen nicht glauben, nimm Wasser aus dem Nil. Gieß es auf den Boden. Das Wasser wird zu Blut. Zehnter, Moses sagte zu Gott, Herr, ich kann nicht gut reden. Meine Zunge ist langsam. Elfter Gott antwortete, wer hat den Mund des Menschen gemacht? Wer macht Menschen stumm oder taub? Ich bin es, Gott. Zwölfter, ey, geh jetzt. Ich werde dir helfen zu reden. Ich sage dir, was du sagen sollst. Dreizehnter, Moses sagte, bitte, Herr, schick jemand anderen. Vierzehnter Gott wurde zornig auf Moses. Er sagte, dein Bruder Aaron kann gut reden. Er wird dich treffen und sich freuen. Fünfzehnter, du sollst mit ihm sprechen. Du sagst ihm, was er reden soll. Ich helfe euch beiden zu reden. Ich sage euch, was ihr tun sollt. Sechzehnter, Aaron soll für dich zum Volk sprechen. Er wird dein Mund sein. Du sollst für ihn wie Gott sein. Siebzehnter, nimm diesen Stab in deine Hand. Mit ihm sollst du die Zeichen tun. Achtzehnter, Moses ging zu Jethro. Er sagte, ich will nach Ägypten gehen. Ich will meine Familie sehen. Jethro sagte, geh in Frieden. Neunzehnter Gott sprach zu Moses, geh zurück nach Ägypten. Alle, die dich töten wollten, sind tot. Zwanzigster Moses setzte seine Frau und Söhne auf einen Esel. Er ging nach Ägypten. Moses nahm den Stab Gottes. Einundzwanzigster Gott sprach zu Moses, wenn du nach Ägypten kommst, zeige dem Pharao alle Wunder. Ich mache sein Herz hart. Er lässt das Volk nicht gehen. 22. Du sollst zum Pharao sagen, Gott spricht, Israel ist mein erster Sohn. 23. Ich befehle dir, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich verehren. Wenn du sie nicht gehen lässt, stirbt dein erster Sohn. 24. Auf dem Weg in einer Herberge wollte Gott Moses töten. 25. Zipporah nahm einen scharfen Stein. Sie schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab. Sie berührte Moses Füße. Sie sagte, du bist ein Blutbräutigam. 26. Gott ließ Moses in Ruhe. Zipporah sagte Blutbräutigam wegen der Beschneidung. 27. Gott sagte zu Aaron, geh Moses entgegen in die Wüste. Aaron traf Moses am Berg Gottes. Er küsste ihn. 28. Moses erzählte Aaron alles. Er sagte ihm, was Gott befohlen hatte. Er erzählte von allen Wundern. 29. Moses und Aaron gingen. Sie riefen alle wichtigen Männer Israels zusammen. 30. Aaron erzählte dem Volk, was Gott gesagt hatte. Moses zeigte dem Volk die Wunder. 31. Das Volk glaubte. Sie hörten, dass Gott sich um Israel kümmerte. Sie verneigten sich.